Patrol, Paw Patrol, die Helfer auf vier Pfoten. Wenn jemand Hilfe braucht, sind sie sofort bereit. Ryder und die Fellfreunde helfen in Schwierigkeit. Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma, Sky sind mit dabei. Paw Patrol, Paw Patrol, wir helfen auf die Schnellen. Paw Patrol, Paw Patrol, wir sind sofort zur Stelle. Kein Einsatz zu groß, keine Pote zu klein. Paw Patrol fällt stets was ein. Ein Anruf reicht, wir sind bereit. Wo-oh-oh, Paw Patrol, wo-oh-oh-oh, Paw Patrol. Die Hunde Rocky, Rubble, Chase, Sky, Marshall und Zuma leben zusammen mit dem 10-jährigen Ryder in der Abenteuerbucht. In einer kleinen Stadt direkt am Meer. Jeder der Vierbeiner hat ein ganz besonderes Talent. Und gemeinsam ist die Pfotenpatrouille, die Paw Patrol, sofort zur Stelle, wenn jemand Hilfe braucht. Marshall allein zu Haus. Vor der Einsatzzentrale stand seit einigen Tagen ein Trampolin mit einem hohen Netz drumherum. Ich fliege bis in den Weltraum. Die Fellfreunde hüpften und hüpften und wurden immer mutiger. Juhu, ja! Das war der allerhöchste Sprung. Der Nächste! Der Nächste war Marshall. Geh ruhig, Marshall. Ich, du zuerst, Rubble. Der Retter macht die coolsten Luftsprünge. Marshall, jetzt bist du aber dran. Also gut. Eigentlich wollte der kleine Dalmatiner gar nicht hüpfen. Er plumpste nämlich ziemlich oft auf die Nase. Trotzdem kletterte er aufs Trampolin. Aber ich springe nicht so hoch. Marshall umklammerte das Netz mit seinen Pfoten und hüpfte ein paar Mal auf der Stelle. Na, wie war das? Höher! Spring höher! Was? Na gut, ich versuch's. Mutig ließ er das Netz los. Höher! Sprang und sprang. Und landete auf dem Ast eines Baumes. Für heute bin ich genug geflogen. Ich häng jetzt einfach ein bisschen ab. Aber erst einmal rutschte er ab und plumpste ins Gras. Das mit der Landung musst du noch üben. Das ist nämlich das Wichtigste beim Fallschirmspringen. Ich weiß. Das Fallschirmspringen war nämlich der Grund, warum Ryder das Trampolin aufgestellt hatte. Hallo, meine Fellfreunde. Wollen wir Fallschirmspringen gehen? Na klar, wir haben schon unsere Fallschirme dabei. Also ich bleib lieber hier. Wieso? Was ist mit dir? Naja, ich flieg nicht gern. Und das mit der Landung klappt bei mir noch nicht. Das ist überhaupt nicht schlimm. Du kannst unsere Zentrale bewachen. Ehrlich? Juhu! Ja! Ich verspreche, ich bin der beste Wachhund auf der ganzen Welt. Natürlich winkte Marshall den anderen nach, als sie sich aufgeregt auf den Weg machten. Wiedersehen! Dann tapste er zur Zentrale hinüber. Jetzt, wo die anderen weg sind, kann ich endlich mal den ganzen Tag Bell Bell Boogie spielen. Kathi war in ihrem Hundesalon schon seit dem Morgen mit vier kleinen Kätzchen beschäftigt. Diese hockten in ihrer Box, die vorne ein Gitter hatte, damit die Kleinen nicht weglaufen konnten. Eines nach dem anderen wurde gekämmt und gebürstet. Zum Ärger von Katzi, Katis grauer Katze mit der weißen Schwanzspitze, die ziemlich eifersüchtig war. So ein süßes, kleines, braves Kätzchen. Kathi hatte nur Augen für das Katzenbaby vor sich. Und deshalb merkte sie auch nicht, dass die drei anderen aus ihrer Box entwischten und zur Tür liefen. Die öffnete sich automatisch und weg waren die Kleinen. Jetzt fehlt nur noch ein kleines, süßes Glöckchen. Katzi miaute, so laut sie konnte. Nicht traurig sein, Katzi. Du wirst auch noch gekämmt, wenn ich... Endlich drehte Kathi sich um. Die Kätzchen? Wo sind sie? Oh nein, wo sind sie denn alle hin? Aufgeregt lief sie durch den Hundesalon. Hierher, Miez, Miez, Miez. Doch nun machte sich auch das vierte Katzenbaby selbstständig, sprang vom Tisch und marschierte zur Tür hinaus. Halt, warte! Kathi rannte hinterher, aber sie kam zu spät. Sie sind ausgebüxt und verteilen sich in alle Richtungen. Ich krieg sie nicht alleine eingefangen. Aber ich weiß, wer mir helfen kann. Kathi dachte natürlich an die Paw Patrol. Sie ahnte ja nicht, dass Marshall allein in der Zentrale war. Tanz den Bell Bell Boogie. Jetzt kommt meine neue Superdrehung. Oh! Ausgelassen wirbelte er herum, als sich plötzlich der Bildschirm vor ihm einschaltete. Ryder, hier ist Kathy. Marshall stoppte sofort, aber davon wurde ihm richtig schwindelig. Was? Hallo Marshall. Oh, hallo Kathy. Alles in Ordnung? Na klar. Nichts passiert. Ist Ryder nicht da? Es gibt einen Notfall. Ryder ist mit den anderen Hunden zum Fallschirmspringen gegangen. Und ich passe auf unsere Zentrale auf. Oh, verstehe. Wann sind Sie wieder da? Das kann noch dauern. Aber das ist nicht schlimm. Ich helfe dir. Danke, Marshall. Die Katzenbabys sind weggelaufen. Jetzt sind sie in der ganzen Gegend verstreut. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Auch wenn es nur 4 Pfoten sind. Marshall wusste genau, was jetzt zu tun war. Und er sagte genau das, was sonst Ryder immer sagte. Paw Patrol! Zur Zentrale! Dann lief er geradewegs zum gläsernen Fahrstuhl hinüber. Dabei schob er die Einsatzausrüstungen der anderen Fellfreunde vor sich her und stapelte sie an der Seite auf. Das finde ich richtig gut. Wuhu. Endlich bin ich mal als Erster im Fahrstuhl. Der Stapel mit den Ausrüstungen fiel um. Genau auf ihn drauf. Und der Letzte bin ich auch. Wow, nichts passiert. Der Fahrstuhl setzte sich in Bewegung und brachte Marshall hinauf in die Einsatzzentrale. Unterwegs schlüpfte der kleine Dalmatiner in seinen Einsatzanzug. Und als er oben ankam, schob er die Ausrüstungen seiner Freunde einfach vor sich her. Der Helfer auf 4 Pfoten ist bereit, Ryder. Wieder tat er genau das, was sonst Ryder machte. Danke, dass du sofort gekommen bist. Hab ich gern gemacht, Ryder. Marshall schaltete den großen Bildschirm ein. Kathy hat einen Notfall. Genau das Richtige für die Helfer auf 4 Pfoten. Oh nein, meine Katzen laufen weg. Ich brauche, Marshall, du bringst am besten deine Leiter und unser gesamtes Werkzeug mit, falls wir es brauchen. Marshall macht's. Der Helfer auf 4 Pfoten, legt los. Aufgeregt lief der kleine Dalmatiner zu der großen Rutsche mit den vielen Kurven und sauste sie mitsamt den Ausrüstungen seiner Freunde hinunter bis ins Erdgeschoss. Dort sprang er in sein rotes Feuerwehrauto und war im Nu startbereit. Aber wo waren denn die Rucksäcke seiner Freunde mit den Werkzeugen und den Helmen? Hä? Wo sind die Ausrüstungen? Die landeten genau in diesem Moment auf Marshalls Kopf. Oh, da sind sie ja. Es konnte losgehen. Der kleine Feuerwehrhund raste über die Brücke und dann quer durch die Abenteuerbucht bis zu Kathys Hundesalon. Die wartete bereits ungeduldig mit der Box der Katzenbabys vor der Tür. Danke, dass du gekommen bist, Marshall. Ein Katzenbaby ist zum Strand gelaufen. Auf geht's! Der Strand war nicht weit weg. Und als die beiden dort ankamen, entdeckten sie das Katzenbaby sofort. Es spielte im Sand mit einem Seestern. Leise pirschte Marshall sich an. Ich darf das Kätzchen nicht erschrecken. Hab ich dich! Nein. Da hat es sich wohl doch erschreckt. Puh. Marshall, sieh doch mal! Kathy zeigte auf einen hohlen Baumstamm, der auf einem Sandhaufen lag und hin und her wippte. Das lag an dem Kätzchen, das im Inneren des Baumstamms von einer Seite zur anderen sprang und dabei versuchte, den Seestern zu erwischen. Na komm, miets, miets, miets. Das Kätzchen dachte gar nicht daran. Und was nun? Ich bin gleich wieder da. Ich weiß, womit wir das Katzenbaby da rausbekommen. Blitzschnell holte er aus dem Feuerwehrauto Rubbles Ausrüstung. Ich nehme Rubbles Schaufel. Pass auf. Schaufel. Marshall fuhr die Schaufel aus, stemmte mit ihr die eine Seite des Baumstamms in die Luft, sodass das Kätzchen auf der anderen Seite direkt in Kathys Arme rutschte. Bitte schön, Kathy. Erleichtert setzte diese den Ausreißer in die Box. Sehr gut. Jetzt fehlen nur noch 3. Aufmerksam suchten Marshall und Kathy den Strand ab. Die anderen sind bestimmt auch hier irgendwo. Da, auf der Liege! Wirklich, da saß Kätzchen Nummer 2. Das hab ich gleich! Aber das Kätzchen nahm Reißaus und rannte direkt in Kathys Richtung. Danke, ich hab's! Ich hab es! Es kommt direkt hierher! Ich hab es! Ich hab es! Kathy öffnete die Box, doch das Kätzchen flitzte genau daran vorbei. Im Gegensatz zu Marshall. Ich hab mich selbst gefangen. Das kitzelt. Schnell zog er seine Nase wieder heraus. Dort! Das Katzenbaby jagte inzwischen vergnügt einem Schmetterling hinterher. Warte kurz, ich habe genau das richtige Werkzeug. Marshall lief wieder zum Feuerwehrauto und Kathi streichelte das Kätzchen in der Box. Nicht weglaufen, während wir deine Geschwister einsammeln. Da war Marshall auch schon wieder zurück. Mit Chase Polizeimütze auf den Ohren und seinem Netz. Das ist ein Fall für Marshall. Netz! Wie er es bei Chase so oft gesehen hatte, fuhr er das Netz aus und fing Kathi, die inzwischen auf die kleine Katze zugekrabbelt war. Erwischt! Ups, tut mir echt leid, Kathi. Netz! Rasch holte er das Netz wieder ein. Schon gut, Marshall. Das hier hast du auch erwischt. Erleichtert hielt Kathi Kätzchen Nummer 2 in die Höhe. Wirklich? Ich meine, na klar. So, ihr Ausreißer. 2 haben wir, 2 fehlen noch. Aber nicht mehr lange. Das ist Nummer 3, hinterher! Ryder und die anderen Fellfreunde schwebten unterdessen in einem Heißluftballon hoch über der Abenteuerbucht und fieberten ihrem ersten Fallschirmsprung entgegen. Der erste, der springen durfte, war Polizeihund Chase. Achtung da unten! Ich springe jetzt! Chase fiel in die Tiefe. Sein Fallschirm öffnete sich und dann schwebte er sicher zur Erde. Nun machte sich Rubble bereit. Bestimmt langweilt sich Marshall gerade ohne uns. Das tat der ganz und gar nicht. Er und Kathi rannten nämlich Katze Nummer 3 hinterher, die eine Möwe verfolgte. Leider sprang sie dabei auf ein Surfbrett, das im Wasser lag, und trieb darauf aufs Meer hinaus. Hierher! Mietz, mietz, mietz! Aber das Surfbrett war bereits von der Strömung erfasst worden. Oh nein! Das Kätzchen treibt ganz weit raus! Ich mach das schon! Dieses Mal holte Marshall aus seinem Fahrzeug die Ausrüstung von Zuma. Vorsicht, Kätzchen! Nicht abrutschen! Aber Marshall war schon in Zumas Taucherausrüstung geschlüpft. Dann gehe ich mal baden! Mit einem Satz sprang er ins Wasser und tauchte unter. Erst neben dem Surfbrett kam er wieder zurück an die Wasseroberfläche. Hallo, Kätzchen. Ich schieb dich zurück an den Strand. Wasserpropeller! Im Nu hatten Marshall und das Katzenbaby wieder festen Boden unter den Füßen. Hab dich! Jetzt fehlt nur noch ein Kätzchen. Aber so sehr sie auch suchten, das vierte Katzenbaby fanden sie nicht. Deshalb fuhren Marshall und Kathi nach einer Weile zurück zum Hundesalon. Kathi, sieh mal! Da ist es! Das Kätzchen rannte quer über die Straße und geradewegs auf die hohe Brücke zu, die von der Abenteuerbucht bis zur Einsatzzentrale führte. Auf geht's! Natürlich fuhren die beiden ihm sofort hinterher und hatten es auch schnell eingeholt. Doch das Kätzchen kletterte bereits ein dickes Stahlseil hinauf, das an einem sehr hohen Brückenpfeiler befestigt war. Das ist aber weit oben. Das ist eine Aufgabe für meine Leiter. Leiter hoch! Marshall fuhr seine Feuerwehrleiter aus, griff nach dem Tierbaby. So, Kätzchen, jetzt bringen wir dich mal runter. Verfehlte es und rutschte die Leiter hinab. Oh oh. Jetzt bemerkte aber auch das Kätzchen, wie weit oben es war, und es begann zu zittern. Ich glaube, es hat Angst. Wie kriegen wir es da runter? Ich glaube, ich habe eine Ausrüstung, die das schafft. Schnell holte Marshall Skys Ausrüstung mit den kleinen Flügeln aus seinem Fahrzeug und schlüpfte hinein. Ich hoffe, ich kann damit fliegen, auch wenn sie nicht richtig passt. Willst du damit ganz nach oben fliegen? Ich schaffe das. Flügel! Heute bin ich der Flughund. Der Start war allerdings ziemlich holprig. Und mit dem Lenken klappte es auch noch nicht richtig. Oh, Marshall, Vorsicht! Ich fliege! Marshall sauste durch die Luft. Ich fliege! Ich fliege! Und prallte gegen den Brückenpfeiler, auf dem die kleine Katze saß. Ich hab's geschafft! Die hüpfte erleichtert auf seinen Helm und Marshall ließ den Pfeiler los. Aber jetzt war es noch schwieriger, die Flügel zu benutzen. Und Marshall und das Kätzchen drehten einen Looping nach dem anderen. Die anderen Fellfreunde hatten mittlerweile alle ihren Fallschirmsprung glücklich hinter sich gebracht. Letzte Nacht habe ich von sprechenden Katzen geträumt. Wie komisch. Hört ihr das? Was ist das? Hä? Wo kamen denn diese Geräusche her? Ist das etwa Marshall? Allerdings. Mit meinen Flügeln? und einem süßen Mini-Winzi-Mieze-Kätzchen. Irgendwie gelang es Marshall, auf die Seite der Brücke zuzusteuern, auf der Kathi stand. Genau über ihr ließ er das Kätzchen los. Vom Kathi! Und es landete sicher in Kathis Armen. Nochmal gut gegangen. Jetzt entdeckte Marshall seine Freunde. Er sauste in ihre Richtung. Kathi umklammerte das Kätzchen, rannte Marshall hinterher und war sehr erleichtert, als sie auf der Brücke Ryder erkannte. Hallo, Ryder! Doch nun setzte Marshall zur Landung an und riss dabei all seine Fellfreunde von ihren Pfoten. Marshall, du hast es geschafft! Du hast die Kätzchen gerettet! Siehst du, sogar das kleine Kätzchen ist froh. Bis ihr Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Miauen reicht. Ryder war sehr stolz auf Marshall. Ich muss schon sagen, du hast gut auf die Zentrale aufgepasst. Du bist ein braver Hund. Und das hörte der kleine Feuerwehrhund sehr, sehr gern.